What's going on? Everybody, come on. Wo ist dann die ganzen Toten da im Game? Haben die keine Feinde oder haben die kein Lehm? Es wird immer mehr wie ein grippaler Infekt. Ich bin für Rap die Rettung, wer ist Jack? Ich bin halt Assistent vom Onkel Doktor, er selber sorgt. Sanole und Bockbur. Ich wird der Zugang gelegt, es wird intubiert. Dann wird überlegt, wann sie es wird kastriert. Und da geht Vokalm und die Bitoloa. Wird es feststellen, ich bin ein Rapstar. Dann wird nur ein am Bullen aufzogen. Dann kommt der goldene Schuss, es liegt tot am Boden. Wann sie es Raps krieg ich ein Geschwür. Im Morgen oder in der Speiseröhr. Doch unser Rap ist das Gegenmittel. Wir gewinnen echt jedes Battle. Wir gehen in die Hölle, wir werden da bleiben. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Keine Lichter, die uns diesen richtigen Weg zeigen. Kein Verständnis, die den Leuten nur streiten. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Wir gehen in die Hölle und werden dort bleiben. Denen Leid da draußen, denen Fölzern am Hirn und an Kommunikation seiner Deppert in der Bier. Empathie nur für mich hast in der heutigen Zeit. Und unsere Texte sind für euch drutteln leider schon zweit. Soweit denkt das gar nicht, die ganzen Neider zur Zeit, die sich ständig vermehren und unsere Zeit da verscheißen. Wenn's Kritik im Wolz, macht's das adäquat, gibt's das konstruktiv und nicht so ohne Resultat. Ich krieg eine Disposition wegen euch, weil Immunsystem ist leider abgeschwächt. Was kann ich tun dagegen? Eine Resistenz aufbauen und die Virulenz erschätzen wir irgendwann einmal. Ja, da erkennt ihr euch eine Grenze und bis dahin bleibe ich robust gegen euch stupiden Debilen. Und jetzt braucht es nicht euch eine Republik verzieren. Geht's euch auf der Stöhe verzieren, wird der Radl auf der Stöhe verzieren. Und auf Gangster machen, wie's die meisten praktizieren. Ich scheiß es auf Manil, weil's euch beweise mit der Stimme. Der Stimmen des Raps, das klingt jetzt schlecht, das heißt die Freaks am Back. Wir gehen in die Hölle, wir werden dort bleiben. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Keine Lichter, die uns diesen richtigen Weg zeigen. Kein Verständnis, sie die Leute nur streiten. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Wir gehen in die Hölle und werden dort bleiben. Erst ich hab wieder ein Bacillus entdeckt. Der hat sich im Waldviertel versteckt. Und er vermehrt sich mit einer Heftigkeit, weil ein Waldviertler sind gleich drei Leute. Und die gerade dann alle zum nächsten Event. Ich versteh einfach nicht, dass du jeder jeden kennt. Ich glaub, da steckt der Inzest dahinter. Bauen für Kinder in die langen Winter. Die breiten sich aus wie die Pestilenz. Flach in der Birn und flatulent. In der kranken Zeit vor die kranken Leute. Wie die Taxis und in der Arztpraxis. Es wird immer schlimmer in einem Wartezimmer. Die Idioten sind empathisch, nur im Stammtisch. Trottel fehlt es an Potenz. Sie leiden an verbaler Inkontinenz. Ich schau sie an, tut meine Doktorbrille. Und froh, was ist euer letzter Wille? So ein Fischen tönt uns an. Na gut, ich schieß ins Meer nach Japan. Kein Bacillus und kein Virus überlebt, verstrahlt durch Radioaktivität. Ich hab's alle an empathischen Klopfer. Wer das sagt, das sagt er, der Rap-Doktor. Wir gehen in die Hölle, wir werden da bleiben. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Keine Lichter, die uns diesen richtigen Weg zeigen. Kein Verständnis, für die Leute nur streiten. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Wir gehen in die Hölle und werden dort bleiben. Wir gehen in die Hölle, wir werden dort bleiben. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Keine Lichter, die uns diesen richtigen Weg zeigen. Kein Verständnis, sie die Leute nur streiten. Kein Ausgang, den Schmerz können wir nicht vermeiden. Es ist ein Teufelskreis, alle werden leiden. Wir gehen in die Hölle und werden dort bleiben.